Doch sie verschimmert durch das Grün den steilen Pfad hinab ins Tal. Thank you. Saat dein Zittern, dass du meine Bitten vernimmst und meine liebevollen Willen nicht mehr auf öden Pfade zu den Hütten des Und darum ist dein Blick so wirr. Hab Mitleid mit mir, Arme. Warum?